sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Medienspiegel wollen wir uns im Dezember mit zwei Themen befassen. Einmal mit der Verfassungsklage von Digital Courage gegen die Vorratsdatenspeicherung und andererseits die geplanten Massenabschiebungen der CDU-SPD-Regierung von afghanischen Geflüchteten in den Bürgerkrieg in Afghanistan. Zur Klage gegen die Vorratsdatenspeicherung haben wir ein Interview gemacht mit Padlun von Digital Courage und zu den nächsten dreckigen Deal mit der afghanischen Regierung haben wir einen Text eingelesen, einen Zeitungsartikel aus der Analyse und Kritik. Unsere Sendung beginnen wollen wir mit dem Artikel aus der aktuellen Analyse und Kritik vom 15. November. Dieser heißt Der nächste dreckige Deal. Die deutsche Abschreckungspolitik gegenüber afghanischen Flüchtlingen. Ahmed wartet. Ahmed ist 21 Jahre alt und Hazara. Die Hazara sind eine meist schiitische Minderheit in Afghanistan. Für Ahmed spielt das keine Rolle. Der Bezug auf Ethnie oder Religion ist ihm ein Gräuel. Mit 18 Jahren kam Ahmed nach Deutschland. Er ist bereits ein Altfall für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF, wo die Anzahl der unerledigten Anträge eine 500.000 überschritten haben dürfte. Geboren ist Ahmed in Teheran, wo sein Vater illegaler Bauarbeiter war, um seine Familie ernähren zu können. Anfang der 1990er Jahre gab es in der Gegend um Ghazni, südlich von Kabul, keine Arbeit mehr für ihn. Der Präsident Najibullah war gestürzt. Kabul von den Mudschahedin eingenommen. Der Warlord Hekmatyar begann mit der Unterstützung Pakistans den Krieg gegen sie und schließlich eroberten die Taliban 1994 einen großen Teil der südlichen und westlichen Provinzen. Ahmed weiß nicht, wann genau seine Eltern mit seiner Schwester Afghanistan verließen, vermutlich auf der Flucht vor den Taliban, die damals über Kandahar und Ghazni auf Kabul marschierten. Mindestens zweimal wurde sein Vater aus Teheran wieder nach Afghanistan abgeschoben, weil er ohne Papiere festgenommen wurde. Ahmed erinnert sich an die Angst seiner Mutter. Erst, ob sein Vater von der gefährlichen Arbeit wieder nach Hause kommen würde und dann, ob er es wieder nach Teheran zurück zu seiner Familie schaffen würde. Auf 1 Million afghanische Flüchtlinge schätzt das UNHCR die Zahl der afghanischen Flüchtlinge in Teheran. Geflohen vor dem Bürgerkrieg in ihrem Land leben sie von der Hand in den Mund, hausen in Hinterhöfen, Werkstätten, auf der Straße, auch im kalten persischen Winter. Ahmeds Vater entscheidet schließlich, zurück nach Afghanistan zu gehen, zunächst allein. Er verkauft Familienbesitz und eröffnet ein kleines Geschäft. Es muss um das Jahr 2000 gewesen sein. Ahmed erinnert sich nicht genau, nur an die Nachricht, kommt zurück. Dann plötzlich steht er schon mit 6, 7 Jahren in dem kleinen Laden in Herat. Während der Vater und er in den nächsten Jahren Trockenfrüchte, Konserven und Bohnen verkaufen, sind die Mutter und seine Schwester in der Öffentlichkeit so gut wie unsichtbar. Eines Tages fährt der Vater nach Ghazni. Er will noch ein kleines Grundstück verkaufen. Statt des Vaters kommt irgendwann die Nachricht zurück. Er ist tot, ermordet. Ahmed soll nach Ghazni fahren. Er wird dort von Männern empfangen, die von ihm die Besitzurkunde des Grundstücks fordern, das der Vater verkaufen wollte. Anderenfalls bekäme die Familie die Leiche des Vaters nicht zurück. Ahmed ist 12, 13 Jahre alt. Er wird gefoltert. Die Narben sind deutlich auf seinem Körper zu sehen. Er weiß nicht, wer die Männer sind. Er vermutet Taliban. Ahmed weiß nicht, wo das Dokument ist. Schließlich lassen sie ihn frei, mit der Drohung, ihn zu töten, wenn er es nicht findet. Ahmed fährt zurück nach Herat. Auch die Mutter weiß nichts von der Besitzurkunde. Die Todesdrohung der Männer steht im Raum. Als der Leichnam des Vaters eintrifft, wird er beerdigt. Dann verkauft Ahmed als einziger Mann der Familie das Geschäft und flieht mit seiner Mutter und seiner Schwester nach Pakistan. Über den Khyber-Pass erreichen sie mit Hilfe von Schleppern die Grenze und gelangen nach Kohat, 50 Kilometer südlich von Peshawar. Einige Monate noch bleibt Ahmed bei der Mutter und Schwester, dann geht das Geld aus. Er ist 13 Jahre alt und macht sich auf den Weg, um Arbeit zu suchen. Teheran ist die erste Station. Dort arbeitet er 18 Monate illegal bei einem Schneider. Dann muss er weg. Er macht sich auf Richtung Westen. Ein Schlepper bringt ihn ins türkische Van. Über Ankara kommt er nach Istanbul. Er ist 14 Jahre alt, arbeitet wieder bei einem Schneider, als eins von mindestens 10.000 Straßenkindern in Istanbul. Nach einem halben Jahr entscheidet er sich, wieder nach Ankara zu gehen. Für Metallarbeiter sollte es dort mehr Geld geben. Ahmed lernt schweißen, obwohl er Angst hat vor dem Strom. 18 Monate vergehen. Ahmed lernt unter Wasser schweißen. Irgendwann hat er dennoch genug. Geht zurück nach Istanbul, dann mit Schleppern nach Griechenland. Arbeitet dort bei der Orangenernte. Nach der Saison schlägt er sich nach Mazedonien durch. Anfang Juni 2013 gelangt er nach Ungarn. Dort wird er aufgegriffen und erkennungsdienstlich behandelt, aber wieder freigelassen. Er geht zu Fuß über Österreich nach Deutschland, bis kurz vor München. Dann will er ein Taxi zum Hauptbahnhof nehmen und hat Glück. Der Fahrer ist Iraner. Ahmed will nach Hamburg und er hat gehört, dort ist es für Flüchtlinge besser als in München. Der Taxifahrer kauft ihm ein Ticket und setzt ihn in den ICE. Als sich Ahmed bei der Ausländerbehörde in einem Hamburger Stadtteil meldet, hat er fast 5 Jahre der Migration hinter sich. Er hat eine Strecke zurückgelegt, die offiziell im Auto in etwas über 100 Stunden Fahrt zu bewältigen ist. Ohne Pass, Visum, Kreditkarte, Auto können aus 9.032 Kilometer 5 Jahre werden. Bei seiner Ankunft in Hamburg ist Ahmed offiziell erwachsen. Er wird ins Durchgangslager nach Friedland geschickt, hat seine Anhörung, lebt 7 Monate in einer Asylbewerberunterkunft in einer norddeutschen Kleinstadt. Dann bekommt er seinen Abschiebebescheid nach Ungarn. Ahmed geht mit Hilfe von FlüchtlingshelferInnen ins Kirchenasyl. Nach 7 Monaten kann er sich wieder bei der Ausländerbehörde melden. Er erhält diesmal eine Duldung. Erwachsen geworden in einem Alter, in dem deutsche Kinder die Grundschule verlassen, sitzt Ahmed nun seit 3 Jahren in Deutschland, lernt die Sprache, lebt von den 320 Euro Sozialleistungen, die gerade wieder gekürzt wurden. Immerhin kostet die Unterkunft nichts. Arbeiten kann er nur, wenn die Behörde zustimmt. Das macht sie nicht. Ahmed macht ein Praktikum in einer Metallfirma. Schweißen kann er schließlich. Aber für eine berufliche Perspektive reicht das nicht in Deutschland. Die bestehenden Ausbildungsgänge sind nicht auf Integration angelegt. Pläne lesen können, schriftlich Aufträge planen und erfüllen, rechnen, all das hat Ahmed nicht gelernt. Der Weg über Berufsschule und Prüfungen ist so steinig wie schon der Arbeitsalltag selbst. Immer wieder gibt es Konflikte um Pünktlichkeit, Planung und Arbeitsvorgaben. Ahmed ist müde, schläft bei der Arbeit ein. Ahmed ist seit 21 Jahren Flüchtling, sein ganzes Leben lang. Seine Mutter ist vor einigen Jahren in Pakistan gestorben. Seine Schwester lebt noch in Kohat. Wenn er Geld hat, kauft Ahmed eine Telefonkarte und ruft sie an. Seine Duldung läuft nun aus. In seinem Verfahren werden ihm falsche Angaben zu Last gelegt, weil er sich bei Jahreszahlen und Daten nicht klar genug ausgedrückt hatte. Auch Walid wartet. Er ist ungefähr 27 Jahre alt und seit einem Jahr in Deutschland. Seine Eltern waren Analphabeten auf dem Land. Er kennt seinen Geburtstag nicht. Er selbst war nur sehr kurz in einer Schule. Er ist ethnischer Tadschike, was für ihn nicht wichtig ist. Nach einer Tätigkeit als Schweißer geht er zur Polizei. Dort gerät er nach 7 Monaten auf einer Patrouillenfahrt von Kabul nach Kandahar, südlich von Ghazni, in eine Sprengfalle der Taliban. Nach 7 Monaten in einem Krankenhaus in Kabul wird er als dienstunfähig entlassen. Sein Knie ist kaputt. Er hat Narben an der Schulter und an den Armen. Er wird von Taliban bedroht. Er soll ihnen die Namen seiner Polizeikameraden verraten, die in Afghanistan nicht in Uniform herumlaufen und so nicht für Anschläge zu identifizieren sind. Wenn er sich weigere, würde er umgebracht. Walid geht mit seinem Bruder in den Iran. Sein Bruder bleibt bis heute dort. Walid selbst geht weiter nach Deutschland. Autofahrten, stundenlange Märsche auf Schleichwegen über die Grenzen mit Hilfe von Schleppern. Er lebt nun seit einem Jahr im Container und hofft darauf, dass eine Möglichkeit gefunden wird, zu bezahlbaren Konditionen sein kaputtes Bein zu retten. Es muss wahrscheinlich versteift werden, da die Versorgung in Kabul extrem schlecht war. Das Risiko ist der Ausbruch eines möglicherweise abgekapselten Infektionsherdes, was im schlimmsten Fall eine Amputation bedeuten würde. Die Finanzierung dieser Operation kann ein Problem sein, wenn der Landkreis sie nicht bewilligt. Gwalet schläft schlecht, hat ständig Kopfschmerzen und Migräne. Morgens kommt er nicht aus dem Bett und öfters zu spät zum Deutschunterricht, den er selbst bezahlt, da nicht anerkannte Afghanen solche Kurse nicht gefördert bekommen. Zur Abklärung seiner Beschwerden war er mehrere Tage im Krankenhaus. Sein Rückenmark wurde punktiert und medizinisch alles getan, um eine körperliche Ursache zu finden, ohne Ergebnis. Migräne und Kopfschmerzen sind offenbar psychischer Natur. So schleppt Walid sich mit seinen Schmerzen durch die Tage, nach außen aber immer lächelnd. Täglich nimmt er teilweise mehrfach 800 Milligramm Ibuprofen, die höchste Einzeldosis, die gegeben werden sollte. Eine berufliche Perspektive in Deutschland als Schweißer wäre sicher möglich. Schweißer ist ein Mangelberuf in Deutschland und sie werden dringend gesucht. Wie auch Ahmed würde ein Kurs bei Elb Campus ihn für den Arbeitsmarkt fit machen. Eine Tätigkeit als Schweißer setzt aber die Operation an seinem kaputten Bein voraus. Vor einem Jahr, am 28. Oktober 2015, gibt der deutsche Innenminister de Maizière bekannt, afghanische Flüchtlinge zukünftig massiv abschieben zu wollen. Das Land habe schließlich viel Entwicklungshilfe bekommen. Da kann man auch erwarten, dass die Menschen dort bleiben. Ende 2015 waren 131.000 Menschen mit afghanischer Staatsangehörigkeit in Deutschland erfasst. 35.500 befinden sich in einem laufenden Verfahren. Mindestens 9.000 sind mit Duldung, akut von Abschiebung, bedroht. Weitere 31.600 sind ohne Aufenthaltstitel ebenso gefährdet. Mindestens 37.000 Menschen sind in diesem Jahr noch dazugekommen. Mehr als 120.000 Menschen afghanischer Herkunft, so pro Asyl, sind derzeit ohne Bleiberecht, die meisten davon als Versuchsobjekte einer neuen Abschreckungspolitik. Geschürte Ängste, existenzielle Unsicherheiten, überlange Wartezeiten. Deutschland will im Rahmen des aktuellen EU-Hilfeplans allein im kommenden Jahr 430 Millionen Euro für den Wiederaufbau Afghanistans zur Verfügung stellen. Bis Ende des Jahres 2020 könnten aus dem Bundeshaushalt insgesamt bis zu 1,7 Milliarden Euro in das Land fließen. Dafür soll die afghanische Regierung Flüchtlinge zurücknehmen. EU-weit 80.000 Menschen. Um seinen Plan Nachdruck zu verleihen, flog de Maizière als Vorreiter der EU-Hardliner-Politik im Februar 2016 zu Gesprächen mit der afghanischen Regierung nach Kabul und versicherte anschließend, er habe sich überzeugen können, Afghanistan sei zwar nicht überall friedlich, aber es gibt sichere Regionen. Während de Maizière in der deutschen Botschaft beim Mittagessen sitzt, explodiert im Kabuler Stadtzentrum eine Autobombe mit 20 Toten und 27 Verletzten. Die politische Strategie der sicheren Herkunftsstaaten kalkuliert offensichtlich mit Menschenrechtsverletzungen. Der zuständige Minister für Flüchtlingsangelegenheiten der afghanischen Regierung, Syed Hussain Ali Mibalki, hat auf de Maizières Aussagen mit Abwehr reagiert. Es gebe keine Mittel, noch mehr afghanische Flüchtlinge zu versorgen. Auch sonst gibt es keine staatliche Unterstützung für Rückgeschobene. Laut Pro-Asyl haben Menschen ohne familiären Rückhalt in Afghanistan kaum eine Überlebenschance, wenn sie als Einzelpersonen abgeschoben werden. Bislang waren die Anerkennungsraten relativ hoch. Wird ein Land als sicher eingestuft, werden die Prüfungen hinsichtlich der zu senkenden Anerkennungsquote schärfer. Die Nichtanerkennung und Verschleppung von Verfahren stellt die Menschen hier aufs Abstellgleis. Sie können nicht an Integrationskursen teilnehmen und nicht arbeiten. Wie Pro-Asyl berichtet, gehen Kinder trotz Schulpflicht monatelang nicht zur Schule. Nicht zur Schule gehen könnten sie auch in Afghanistan. Nahezu 400 Schulen wurden im Jahr 2015 wegen Drohungen, Gewalt und Einschüchterung geschlossen. Bildungseinrichtungen und deren MitarbeiterInnen werden gezielt angegriffen. Die Situation von Frauen ist weiterhin von permanenter Rechtsverletzung geprägt. Allein das Vorhandensein von Gesetzen zum Schutz von Frauen vor Gewalt und Unterdrückung ändert daran nichts. Trotz einzelner prominenter Fälle sind Selbstbestimmung und Gleichbehandlung für afghanische Frauen in weiter Ferne. Darüber geben Studien von Organisationen für die Rechte von Frauen wie Medica Mondiale klar Ausdruck. Auch die Situation der mittlerweile auf 1,2 Millionen angestiegene Zahl afghanischer Binnenflüchtlinge, 2010 351.900, ist katastrophal. Da, wo Hilfsorganisationen ständig von Anschlagsgefahr betroffen sind, können sie ihre akut und dringend notwendige Arbeit nicht ausführen. Dazu kommen die afghanischen Flüchtlinge in den Nachbarländern. Bis März 2017 soll Afghanistan auch nahezu alle der in Pakistan lebenden afghanischen Flüchtlinge aufnehmen. Das sind ca. 1,5 Millionen Menschen. Sie sollen alle abgeschoben werden. Verdichtung. So nennt der Landkreis die Strategie, immer mehr Flüchtlingseinrichtungen zu schließen und deren Bewohner in die verbleibenden Unterkünfte zu verteilen. So auch Tarik. Zwischen Serbien und Ungarn, irgendwo im Wald, verloren er und seine Kameraden den Kontakt zu ihrem Schlepper. Tagelang zogen sie durch den Wald, irrten umher, ohne Essen. Sie waren so verzweifelt, dass sie eines Abends sogar schon eine Grube aushoben, um sich zu beerdigen, falls einer die Nacht nicht überstünde. Dann endlich ein menschlicher Kontakt. Ein Serbe zeigte ihnen den Weg zu einer Bahnlinie und die Richtung nach Ungarn. Dort wurden sie festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Endlich gab es etwas zu essen. Tarek kann nachts nicht schlafen. Erst morgens, wenn seine Mitbewohner zur Schule gehen, legt er sich hin. Nachts sitzt er vor dem Fernseher, Film um Film. Dies führt zu Stress im Container. Manchmal lässt sich Abhilfe schaffen und Tarek bekommt einen eigenen Raum. Doch damit ist nach der Verdichtung nun Schluss. Tarek wird mit zwei anderen Afghanen in einen Container zusammengelegt. Durch die drei Betten ist da kein Platz, nicht mal für einen kleinen Tisch. In der Küche darf aus Brandschutzgründen und wegen eines Fluchtwegs ebenfalls kein Tisch stehen. Tarek, der so gut wie kein Deutsch spricht, will raus aus dieser Situation. Er beschwert sich bei der Sozialarbeiterin. Sie kann nichts tun. Anweisung des Landkreises. Tarek wird ausfallend, flucht und schimpft. Er zerschlägt Möbel im Container, dann ein Fenster, verletzt sich mit einem Messer an der Brust. Der Notarzt und Polizei werden gerufen. Tarek wird verarztet und in eine Notaufnahme des Kreises gebracht. Hausverbot in der Unterkunft. Dort droht er mit Selbstmord. Einweisung in die Psychiatrie. Die Ärztin sieht keine Notwendigkeit stationärer Behandlung und überweist ihn in die psychiatrische Ambulanz und empfiehlt, ihn an seinem Wohnort zu belassen. Doch da hat er Hausverbot. Andere Flüchtlinge helfen ihm mit einem Bett für die Nacht, mit Wäsche und Waschzeug und, das Wichtigste, mit Geld für eine Fahrkarte zur Anhörung beim BAMF. Offiziell kommt er an seine Sachen nicht heran. Offiziell wohnt er in der Notunterkunft, dort ist er aber nicht. Stillstand. Stillstand? Nicht ganz. Der Vorfall schlägt Wellen. Weitere Afghanen machen ihrem Unmut über die Sozialarbeiterin Luft. Sie würde nichts für sie tun. Dinge verzögern, sie von oben herab behandeln. Ihre Anliegen würden nur dann erledigt, wenn sie mit einem deutschen Zeugen vorstellig würden. Eskalation. Aber die Sozialarbeiterin sitzt zwischen allen Stühlen. Die betreut hier in der Notunterkunft etwa 150 Flüchtlinge und arbeitet noch in anderen Unterkünften. Vieles von dem, was die Flüchtlinge von ihr wollen, fällt nicht in ihr Aufgabengebiet. Wohnungssuche, Arbeitssuche, Deutschkurse, Strafzettel vom Verkehrsbetrieb, Antrag auf Ratenzahlung. Die Stimmung ist eskalativ. Angeblich rotten sich die Afghanen zusammen. Dann vorläufige Entwarnung. Die Zusammenrottung ist eine Besprechung der Flüchtlinge untereinander, auf der sie ihre Beschwerden zusammenfassen, um sie dann gegenüber der Sozialarbeiterin, deren Vorgesetzten und deutschen Ehrenamtlichen vorzutragen. Es wird ein langes Gespräch. Mehrere Stunden. Bisher existierte in dieser Unterkunft keine Struktur unter den Flüchtlingen. Jeder ist allein, Vereinzelung ist angesagt. Ahmed, Walid, Tarek. Wie zehntausende andere afghanische Flüchtlinge sitzen sie in Deutschland und warten auf eine Anerkennung ihrer zerstörten Existenz in Afghanistan. Sie warten mit oder ohne Duldung, mit oder ohne Perspektive. In jedem Fall mit der Erinnerung und dem Bewusstsein, aus einem seit über 20 Jahren verfallenen Staat geflohen zu sein. Das Hintergrundrauschen zu ihren Geschichten sind die Bomben, die weiter in Afghanistan explodieren. Jahr für Jahr, jeden Monat, gezielte Angriffe auf Hilfsorganisationen, Militärgebäude, Angriffe auf Straßen, Städte, Moscheen, Schulen, Universitäten, Sprengsätze in LKWs, Sprengsätze an SelbstmordattentäterInnen. Dazu kommen die tödlichen NATO-Luftangriffe, wie zuletzt der am 3. November in der Provinz Kunduz, bei dem nach örtlichen Behörden 30 Menschen getötet wurden, darunter mehrere Kinder. Kurz vor dem tödlichen Luftangriff waren bei einem Anti-Taliban-Einsatz in der Provinz 2 US-Soldaten und 3 einheimische Sicherheitskräfte getötet worden. Die zunehmende Gewalt hat allein 2015 mehr als 11.000 ZivilistInnen in Afghanistan das Leben gekostet. Daran haben keine Entwicklungsgelder etwas ändern können, was auch im Zusammenhang damit stehen könnte, dass sie zu 90% in militärischen Ausgaben für den sogenannten Sicherheitssektor stecken. Allein die Milliardenaufträge der westlichen Militärs und deren Infrastruktur haben für einen kurzen wirtschaftlichen Boom gesorgt, von dem allerdings nur die Oberschicht und ein kleiner Teil der Mittelschicht profitiert haben, mit dem legalen Transfer der Einnahmen ins Ausland. Der Großteil der qualifizierten Arbeitskräfte hängt am Militärapparat und den verschiedenen NGOs. Im Durchschnitt hat der Krieg etwa 1,5 Milliarden US-Dollar pro Woche gekostet, bisher 800 Milliarden US-Dollar. Davon floss ein Teil auch an die afghanischen MitarbeiterInnen. Die NGOs haben ihr Personal ebenfalls gut entlohnt. Ein größerer Teil der Flüchtlinge, die es bis Europa geschafft haben, kommt aus diesen Sektoren. Wenn das BAMF davon spricht, dass zum Beispiel Arbeitsplätze in Mazar-e-Sharif vorhanden sind, sind es Arbeitsplätze in Betrieben und Einrichtungen der Militärs und der NGOs. Die Wirtschaft basiert vor allem auf dem Anbau von Schlafmohn mit einem Umsatz von 3 Milliarden US-Dollar, etwa ein Viertel bis ein Drittel des Bruttoinlandproduktes. Die Summe entspricht einem internationalen Straßenwert von 38 Milliarden US-Dollar. Solange 85% der Lebensmittel importiert werden, verdient ein Bauer mit dem Mohnanbau mindestens 10-mal so viel wie mit Getreide. Pipelines sollten gebaut werden, um Mineralöl zu fördern. Aber 80% der 1400 Abbaustätten befinden sich in den Händen von Warlords oder den Taliban. Afghanistan ist kein Land, in dem Menschen eine sichere Existenz haben. Wer das behauptet, legitimiert die dafür verantwortlichen Verbrechen. Von den geplanten Massenabschiebungen der Bundesregierung nach Afghanistan kommen wir nach der nächsten Musik zu der Verfassungsklage gegen die Vorratsdatenspeicherung und dem hierzu geführten Interview von gestern. Kommen jetzt zu unserem Interview mit Padelun von Digitale Courage und zur Verfassungsklage gegen die Vorratsdatenspeicherung. Ihr habt als Verein Digitale Courage eine Klage eingereicht, und zwar mit über 30.000 Leuten, und zwar gegen die Telefon- und Internetüberwachung. Wir haben eine Verfassungsbeschwerde eingereicht. Und die wird von über 30.000 Menschen mit unterstützt, übrigens auch mitfinanziert. Also ganz viele Leute haben Geld gespendet, dass wir das auch machen können. Und wir wollen, wie schon mal vor 10 Jahren wir es getan haben, die sogenannte Vorratsdatenspeicherung, also das Mitschneiden und Abspeichern unserer Telefon- und Internetkommunikation, aufhalten. Wir wollen dieses Gesetz tatsächlich vernichten. Wir finden, dass allein schon das Speichern solcher Sachen gefährlich ist, zumal die Vorratsdatenspeicherung, und das hat sich durchaus häufiger erwiesen, bei Aufklärung oder Prävention von Verbrechen gar nichts nützt, aber unsere komplette Demokratie gefährdet. Noch ein Punkt dabei, der mir besonders wichtig ist. Ich habe nichts dagegen, dass Straftaten aufgeklärt werden. Ich glaube, das hat niemand. Wenn ich jetzt einmal überlege, wir haben eine Demokratie, die funktioniert auch leidlich gut. Demokratie, wie wir wissen, können gar nicht richtig gut funktionieren, das wusste schon Plato. Aber sie funktioniert einigermaßen. Und wir haben einen Rechtsstaat, der dafür sorgen soll, dass zum Beispiel unser Grundgesetz uns davor schützt, dass der Staat übergriffig wird auf die Bevölkerung. Das heißt, wenn jemand anderen Leuten hinterher schnüffeln will, muss ein rechtsstaatliches Verfahren eröffnet werden, es muss einen Anfangsverdacht geben, man muss Belastbares in der Hand haben, kann dann ein Verfahren eröffnen und okay, dann kann es passieren, auch wenn man mal unschuldig sein sollte, dass einem das Telefon überwacht wird oder ähnliches, dann wird das Verfahren abgeschlossen, man wird informiert, man weiß, ups, shit, da war was, aber dann ist auch irgendwie wieder gut. Und so läuft das eben bei der Vorratsdatenspeicherung nicht mehr. Das ist nicht mehr, dass ein Verfahren eröffnet wird, sondern es werden einfach mal alle Bürgerinnen und Bürger gesagt, die sind potenziell Verdächtige und die werden jetzt überwacht. Selbst Polizisten haben mir gesagt, hey, ich bin Polizist, ich bin ein Ermittler, ich will aber kein Überwacher sein. Ich will selber nicht überwacht werden, ich will auch nicht, dass meine Kinder in einem Überwachungsstaat aufwachsen. Und ich brauche diese Überwachungsdaten auch gar nicht. Was ich brauche ist, wenn ich was ermittle, dass ich dann an Informationen rankomme. Darüber kann man sich streiten unter Demokraten, wie viel man der Polizei oder Staatsanwaltschaft zugestehen will. Aber eine komplette Überwachung der Bevölkerung, das geht gar nicht. Und ihr nennt eure Klage jetzt nicht nur eine Klage gegen die Vorratsdatenspeicherung, sondern gegen die Telefon- und Internetüberwachung. Also ihr seht da nicht nur die Vorratsdatenspeicherung, sondern sonst noch was als Thema? Nein, nein, das ist alles in dem Gesetz. Also das Gesetz hatte diesen ganz großartigen Titel, Gesetz zur Mindestspeicherdauer und Mindestspeicherpflicht und Höchstspeicherdauer oder so ähnlich. Und da geht es ja genau darum, dass Kommunikationsverbindungen überwacht werden. Man hat zwar die E-Mail-Kommunikation vorerst noch ausgenommen, weil schon beim letzten Mal vor 10 Jahren das Verfassungsgericht sagte, das ist zu umfänglich, das darf nicht sein. Aber wir kennen jetzt auch die Begehrlichkeiten, dass man jetzt auch WhatsApp und andere Geschichten dann noch weiter überwachen will, das noch mit reinnehmen will. Und wir wissen eben auch, dass die Begehrlichkeiten darauf zuzugreifen, zum Beispiel vom Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz, durchaus schon geäußert wurden. Und es ist, also egal wie das vom Gesetzgeber gerade genannt wird, es geht um, ich sage jetzt mal dieses schöne Schlagwort Vorratsdatenspeicherung, was letztendlich Kommunikationsverbindungen sehr allumfassend beinhaltet. Man kann das jetzt juristisch auseinanderklamüsern, das eine wird überwacht, das andere aber nicht oder noch nicht, aber das führt nicht weiter. Sondern tatsächlich geht es ganz fundamental darum, dass wir nicht zulassen dürfen in einer freiheitlichen Gesellschaft, dass sämtliche Kommunikationsverbindungen von Menschen überwacht werden und potenziell auch wieder abgefragt werden können. Und ihr sagt dabei, dass das Maß an Überwachung sowieso längst übervoll ist und seht da eine ganze Reihe an Überwachungsmaßnahmen durch den Staat. Welche würdet ihr da als besonders bedenklich noch ansehen, die in den letzten Jahren ja im Endeffekt eingeführt wurden? Na, die Idee, einfach mal zu gucken, was ist noch dazugekommen, die kommt ursprünglich im Grunde vom Bundesverfassungsgericht. Das hat nämlich schon gesagt, damals, da hat es ja die Vorratsdatenspeicherung nicht per se in Bausch und Bogen verdammt, wie ich es gerne gehabt hätte, sondern haben gesagt, na ja, das ist noch gerade noch möglich, dieses Instrument, aber mehr Überwachung darf es dann aber auch nicht geben. Tatsächlich sind aber seit diesen 10 Jahren irrsinnig viele Gesetze noch neu beschlossen worden. Ich glaube, es war Simitis oder Herr Rossnagel, ein Juraprofessor, der sich viel im Datenschutz verdient gemacht hat, brachte dann das Wort auf Überwachungsgesamtrechnung. Also wirklich einfach mal zusammen addieren, was gibt es eigentlich für Gesetze, die zur Überwachung der Menschen dienen. An manche denkt man gar nicht im ersten Moment, die stecken dann halt im Handelsrecht oder werden von Finanzämtern oder Zoll ausgeführt. Und wenn man das sich alles anguckt und dann vielleicht sogar noch in den Ländern guckt, was da noch da zusätzlich beschlossen wurde, dann stellen wir fest, dass der Überwachungsdruck, seitdem das Gericht gesagt hat, es geht ja gerade noch so, immens gestiegen ist und dass damit eigentlich sehr klar ist, dass ein Verfassungsgericht heute nicht mehr sagen kann, ja, das geht gerade noch. Wenn es das sagen würde, dann fände ich es schon sehr seltsam. Du hast ja nach Beispielen gefragt, allein was jetzt das BND-Gesetz, das euphemistisch Reform genannt wird, erlaubt. Also Dinge, die illegal waren, wurden jetzt gerade erlaubt, legal gemacht. Ja, das heißt, da werden Verbrechen vom Parlament legitimiert. Wir haben im Bereich der Videoüberwachung immense neue Gesetzgebung, im Bereich der Antiterrorgesetzgebung ist einiges dazugekommen. Wir führen tatsächlich eine Liste weiter bei uns auf der Website, also man kann die unter digitalcourage.de natürlich finden, da mal das Stichwort Überwachungsgesamtrechnung eingeben und dann kann man mal angucken, was wir da schon alles gesammelt haben und wenn, und wir freuen uns immer über Hilfe, jemand merkt, Moment mal, da habt ihr noch das oder jenes Landesgesetz vergessen, dann freuen wir uns natürlich auch über eine Mail, wenn uns jemand auf Fehler oder fehlendes aufmerksam macht. Und aber grundsätzlich seid ihr also ganz optimistisch, dass es in Anführungszeichen wieder funktioniert, nicht die Vorratsdatenspeicherung zu kippen, aber doch diese Gesetzgebung erheblich zu erschweren? Naja, unser Aufruf, wir haben uns ja sehr viel Zeit gelassen mit dieser Verfassungsbeschwerde, vielleicht für die Leute, die das Instrument nicht kennen. Jeder Mensch kann Verfassungsbeschwerde einreichen gegen ein neues Gesetz, von dem er betroffen ist, innerhalb eines Jahres, nachdem das Gesetz verabschiedet wurde. Wir haben diese Frist sehr lang ausgeführt. Wir sind auch nicht die Einzigen, die dagegen Beschwerde führen. Da gibt es Leute aus Parteienumfeldern. Ich glaube, es gibt insgesamt 9 Verfassungsbeschwerden, die sich mit diesem Gesetz beschäftigen. Und wir haben uns gesagt, wir wollen nicht nur in den Auswirkungen da so ein bisschen Kosmetik betreiben, also das und das darf nicht abgefragt werden oder der Hoheitsträger darf nicht abgefragt werden oder Pfarrer und Ärzte müssen besser geschützt werden. Das steckt zwar auch mit drin in unserem Paper, also da hat unser Anwalt sehr schön einen Spagat geschafft, aber eigentlich geht es uns darum, wirklich das komplette Gesetz anzugreifen und zu sagen, das geht nicht. Und wir bitten auch oder fordern also quasi auch das Bundesverfassungsgericht auf, zu überlegen, dass also unsere Beschwerdeschrift auch dem EuGH vorzulegen. Der hat nämlich bei Vorratsdatenspeicherung schon die komplette Richtlinie dazu gekillt. Ich sage das mal wirklich so. Das Ganze begann ja mit einer Richtlinie der Europäischen Union, hat das gekillt, damit auch der Vorratsdatenspeicherung in den Ländern die Grundlage entzogen. Und trotzdem wollen die Politikerinnen und Politiker, ich weiß nicht warum, das durchziehen. Manchmal habe ich ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt so ein Ideologiekampf, die Bösen gegen die Guten, und die Bösen wollen gerne böse sein, weil sie meinen, dann haben sie mehr Macht oder warum auch immer, aber sie wollen es einem unbedingt zeigen, dass sie ihre schlecht geschriebenen Gesetze und schlecht nachgedachten Sachen auch wirklich durchsetzen. Also das macht es ein bisschen unleidlich, aber wir erwarten uns von den Leuten, also Richterinnen und Richtern, dass sie das wirklich intensiv angucken und auch im europäischen Kontext prüfen und prüfen lassen, ob das wirklich noch geht. Wir hoffen, dass die Vorratsdatenspeicherung komplett vom Tisch runterkommt, dass wir nicht in einem Überwachungsstaat leben werden, sondern dass wir weiterhin ein freiheitlicher Staat sind, der eben sagt, okay, unser Grundgesetz hat das eigentlich, sollte eigentlich dafür garantieren, dass sowas gar nicht möglich ist, und das werden wir dann eben auch zementieren und hoffentlich auch hinbekommen. Ich selber neige zur positiven Denken, andere wägen eher ab. Leute, die juristisch bewandert sind, sagen dann immer den schönen Satz, vor Gericht und auf hoher See sind wir allein in Gottes Hand. Man weiß also nie, was bei rauskommt. Ja, es gibt den Zweckpessimismus zu sagen, das Gericht wird schon wieder irgendwie so einen faulen Kompromiss finden. Entschuldigung, liebe Richterinnen und Richter, für das Wort faul dabei. Aber da bin ich auch emotional einfach drin, weil ich einfach wirklich denke, aus fundamentalen, grundrechtlichen, freiheitlichen, demokratischen Überlegungen heraus kann man einer Vorratsdatenspeicherung nicht zustimmen. Dann ist es noch so, dass ihr auch sagt, dass durch diese Vorratsdatenspeicherung ja Menschen auch gefährdet werden, zum Beispiel Whistleblower in Anführungszeichen oder andere Hinweisgeber. Führt diese Datenspeicherung auf Halde insgesamt, also von allen Verbindungsdaten und so weiter, insgesamt zu einer Verunsicherung für die Nutzerinnen von Telefon, Internet und dergleichen, eher als zu einer Sicherheit? Ja, selbstverständlich. Klar kann ich mich hinstellen und sagen, ich mache ja nichts Böses und dann einfach frei durch die Gegend telefonieren. Aber wenn ich dann einmal mir noch Kardinal Richelieu so in den Kopf rufe, der mal den schönen Satz sagte, geben Sie mir 10 Zeilen, die der bravste Mann, den Sie kennen, geschrieben hat, und ich werde in diesen 10 Zeilen etwas finden, um ihn hängen zu lassen, dann weiß ich, dass ich besser nichts von meiner Kommunikation, die ich im privaten Raum äußere, nach außen dringen lassen sollte. Wir sind letztendlich alle gefährdet. Nicht unbedingt durch die Inhalte der Kommunikation, es werden hier Metadaten gespeichert, sondern es ist sehr, sehr spannend für böse Menschen, die auf die Daten vielleicht Zugriff haben, eben wahrzunehmen, wer hat mit wem, wann, wie lange und von welchem Ort aus miteinander telefoniert. Und selbstverständlich bedeutet das, wenn ein unliebsamer Journalistin mit einem Informanten oder Informantin telefoniert, dass dann diese Verbindung auch manifestiert ist. Die ist dann nachverfolgbar. Und wenn ich mir vorstelle, wie im Moment in Deutschland Journalisten bereits angegriffen werden, also auf Demonstrationen, wie sie beschimpft werden, wie vor ihren Häusern dann Schweineköpfe gelegt werden, und sehe dann weiter vielleicht, wenn tatsächlich Menschen, denen Demokratie und Rechtsstaat völlig egal ist, an die Macht kommen, dann möchte ich nicht, dass diese Daten in den Händen von Leuten sind, die glauben, dass man auf solche Daten zugreifen darf und muss, um unliebsame Menschen zum Schweigen zu bringen. Das will ich nicht. Und das wollten auch die Mütter und Väter unseres Grundgesetzes nicht. Deswegen haben sie eigentlich ein Grundgesetz geschrieben, in dem das ausgeschlossen ist. Und ich finde, da brauchen wir ein Bundesverfassungsgericht, das das Grundgesetz wirklich verteidigt. Es gab ja jetzt diesen Bootangriff zum Beispiel auf diverse Router der Telekom. Und da hat sich herausgestellt, dass es zum Beispiel gar kein Gesetz gibt, dass Sicherheitslücken bei Software von den Betreibern der Software geschlossen werden müssen. Irgendwie scheint da so ein Ungleichgewicht zu sein, dass einerseits die Überwachungsgesetze immer mehr ausgebaut werden, aber solche, wo Mensch eigentlich denken würde, na klar, ist eine Sicherheitslücke da, die wird der Firma bekannt, daraufhin wird sie geschlossen. Also so Sachen, die eigentlich für selbstverständlich gehalten werden oder werden sollten, die werden noch nicht mal gewährleistet. Also fängt der Staat eigentlich da oder die Gesetzgeber von der ganz falschen Seite an, wenn es um Sicherheit geht? Gehört zu den Leuten, die immer mal davon ausgehen, dass Menschen eigentlich das Gute wollen. Ich sehe aber, dass tatsächlich unsere Parlamentarier, ganz viele davon, in allem Verstehen und Sonntagsreden über Demokratie, die sie auch tatsächlich ernst meinen, absolut das Falsche tun. Schwierigkeit, wenn ich mich mit Daten beschäftige, mit vernetzten Daten, dass wir letztendlich dafür Leute bräuchten, die Daten und die vernetzten Daten verstanden haben, was für Nebenwirkungen und Auswirkungen das hat. Die sich vorstellen können, was es bedeutet, ein Metadatum zu haben, zum Beispiel eine Ortsangabe, eine Zeit und wie man daraus bereits aus wenigen Daten etwas herauslesen kann. Wir haben zum Beispiel den Fall, dass man heute, wenn ich in den USA eine Postleitzahl habe, ein Geburtsdatum und ein Merkmal männlich oder weiblich, kann ich damit 87%iger Sicherheit auf die eine Person zurückgreifen. Also aus wirklich anonymisierten Daten, wie man denkt, kann ich damit sehr, sehr viel herauslesen. Ich kann, wenn ein privater Telefonanschluss von einer Alleinstehenden oder von der Familie beim, ich sag jetzt mal, Kinderwunschzentrum in Berlin am Potsdamer Platz anruft, dann weiß ich, worum es da geht, was dort wohl gesprochen worden ist. Ich kann zumindest daraus schließen. Übrigens für die Leute, die glauben, na gut, dann entstehen ja fehlerhafte Daten. Das kann nicht beruhigen, weil man wird dann auch aufgrund der fehlerhaften Daten entsprechend betrachtet. Und das ist mit ein Problem. Also sowohl präzise Daten als auch fehlerhafte Daten, die anfallen, sind ein Problem. Was kein Problem wäre, wären keine Daten. Und ich sehe einfach, dass ganz viele Leute das nicht wirklich durchdrungen haben. Selbst Leute, die wir in der Regel kennen als Experten, die auch viel dazu schreiben, auch durchaus kluge Sachen dazu schreiben oder sagen, haben in der Regel nur einen kleinen Aspekt verstanden. Also, und das führt dazu, dass Bundestagsabgeordnete sich aus dem Thema so gut es geht irgendwie raushalten wollen. Das habe ich in der Zeit gelernt, als ich 3 Jahre im Bundestag als Sachverständiger tätig war, dass es nicht möglich ist, die Leute wirklich mit Informationen zu erreichen. Für mich als jemand, der von der Kunst kommt, der seit 35 Jahren, glaube ich, sich mit dem Thema beschäftigt, liegen die Sachen klar auf der Hand. Ich verzweifle nur manchmal daran, dass ich nicht genau weiß, wie ich Menschen erklären kann, welche Querverbindungen es gibt. Einen Satz habe ich mal geprägt, der zumindest Technikern hilft, ein bisschen mehr zu ahnen, nämlich dass so einen schönen Satz von Technikern, dass die Technik an sich neutral sei, dass es darauf ankommt, was man damit macht. Das ist so ein ganz typischer Satz, hat jeder schon mal gehört. Bei Digitaltechnik stimmt das aber nicht mehr. Digitaltechnik ist immer gefährlich und sie fällt einem immer auf die Füße, wenn ich nicht extrem dafür sorge, sie abzusichern, dafür zu sorgen, dass damit kein Schindluder getrieben wird, dass nicht einfach per se irgendwelche Daten gespeichert werden. Und das ist halt eine sehr komplexe Geschichte. Das bedeutet aber auch für Unternehmen, also die schreiben irgendein kleines Programm, dafür braucht man einen Tag, da setzt man das irgendwo online und dann ist gut. Tatsächlich müssten die aber einen Monat noch zusätzlich arbeiten, um das so hinzubekommen, dass es ungefährlich ist, dass Löschroutinen eingebaut sind, dass Sicherheitssachen drin sind, dass wir den gesetzlichen Rahmen einhalten können und Berichtspflichten einhalten können. Das ist ein unglaublich großer Overhead, den scheut natürlich die Industrie. Das will sie eigentlich nicht machen, weil wenn ich nur einen Tag programmieren muss, um was dabei rauszukriegen und Geld zu verdienen, dann will ich natürlich nicht noch 29 Tage weitere Programmierzeit für irgendeinen komischen Unsinn programmieren, ohne sich halt klarzumachen, dass wir letztendlich, wenn wir das nicht machen, da nicht entsprechende Gesetze haben und letztendlich unsere Demokratie und unser gemeinsames Wohlergehen extrem gefährden. Ich könnte noch vielleicht sagen, es sind jetzt über 30.000 Menschen, die da mitgemacht haben, die das mit unterstützen. Und auf unserer Website kann man das aber auch weiter unterstützen. Wir würden uns freuen, wenn weitere Leute mit ihrer geklickten Unterschrift sagen, ja, wir möchten, dass diese Verfassungsbeschwerde durchgeht, dass es groß wird. Weil, ja, size matters in diesem Fall. Also auch wenn man vor Gericht eine einzige Beschwerdeführerin oder Beschwerdeführer braucht, das macht fürs Gericht keinen Unterschied, ob da Tausende, Millionen oder Hunderte von Menschen Beschwerde führen oder nur eine, ist es doch für die Öffentlichkeit und für die Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen müssen, beruflicherseits, wie Regierung, wie Parlamentarier, schon ein Unterschied, ob da 30.000, 100.000 oder vielleicht eine oder 10 Millionen Menschen mitmachen. Außerdem wollen wir euch noch hinweisen auf eine Demonstration, die jetzt am Samstag um 12 Uhr in Berlin-Moabit ab U-Bahnhof Turmstraße stattfindet, und zwar gegen die Abschiebungen nach Afghanistan, die geplant sind. Und es wird gefordert, den sofortigen europaweiten Abschiebestopp nach Afghanistan, das sofortige Einstellen des medialen und institutionellen Psychoterrors mit der ständigen Androhung einer Abschiebung gegen Menschen, die seit fast 4 Jahrzehnten auf der Flucht vor Krieg und Terror sind, und die sofortige Aufnahme afghanischer Menschen in Integrations- und Partizipationsmaßnahmen. Und wir hoffen, es wird hier noch viele Proteste geben, damit dieser schmutzige Deal mit der afghanischen Regierung, den die Regierung der BRD ausgehandelt hat, nicht umgesetzt wird. Das war der Linke Medienspiegel im Dezember und tschüss.